Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Hallo, verehrte Hörerinnen und Hörer, hier beginnt ein neues Niemandsland. Wir beginnen mit einer Straßenreportage. Es ist Montag, der 1. Juli 2024. Willkommen. Es ist Mittwoch, der 19. Juni 2024. Es ist ein letzter Frühlingsabend. Am Wochenende ist ja bekanntlich Sommeranfang. Hier im Zentrum von Barcelona eine fast schon gespenstische Atmosphäre. Ein Demonstrationszug hat sich formiert auf der Calle Aragon, Ecke Calle Balmes. Es ist eine Protestdemo gegen den gerade stattfindenden Formel 1 Festival Event, gegen diese brutale Eventshow. Da ist ein Massenpublikum zusammengeströmt aus internationalen Fun People, viele direkt vom Flughafen angekommen. Die verpesten die Luft mit ihren Formel 1 Motoren. Es ist unglaublich. Und die Leute stehen da rum in riesigen Massen und ja, atmen die Scheiße auch noch ein, als wäre es Manna, das vom Himmel gefallen ist. Gut, ich befinde mich jetzt hier am Kopf des Protestzugs. Stop Contamination, Mens Coches, stoppt die Umweltverschmutzung, weniger Autos. Am Anfang ein Riesenplakat von der Umweltorganisation. Das Plakat heißt Pro Formula Fum. La ciudad no está en venta. Stoppt den Formelrauch oder Qualm. Die Stadt steht nicht zum Verkauf. Das ist die offizielle Initiative gegen das Event der Formel 1-Fans und ihrer Manager hier in der Fun City Barcelona, die drüben so fröhlich ihre Motoren aufrollen lassen. Es ist kaum zu glauben, aber es ist wahr. Hier um kurz nach 6 Uhr am Abend an diesem ja, fast regnerischen Frühlingsabend, dem letzten Frühlingsabend im Zentrum von Barcelona. Niemandsland, Contrabanda 91.4 FM. Yo. Pues aquí en la manifestación de protesta contra el evento Fórmula 1 en el Paseo de Gracia, el día de miércoles hoy, día 19 de junio, y a ver si puedo preguntar a la gente cómo se explica que hay tan poca gente aquí y tanta gente ahí. Pues vamos a ver. El público es gente ya, diríamos, no muy joven, la mayoría. También gente que vive aquí, obviamente. Se ve que son catalanes y vecinos. Esta gente, claro, protesta y se indigna por otro macro evento más que va a destrozar a la larga esta maravillosa ciudad de Barcelona. Aquí hay banderas diversas, las banderas de siempre, de toda la vida. Aquí tenemos contra la ciudad del PSC, aparadores, son Jovent República Barcelona, es obviamente una protesta antisocialista que identifica el evento con los socialistas. Aquí hay hasta una bandera de Palestina, está aquí entre los manifestantes, una estelada. Ya, pocos cartoncitos dibujados. Lo que he visto en el centro es mucha policía de todo tipo. Otra pancarta dice: silenci el soroll mata, charcha veinal contra el soroll, silenci el soroll mata. Übersetze mal: Ruhe, der Kraft tötet. Das Netz der Anwohner gegen den Lärm. Damit ist natürlich der Autolärm gemeint und auch ganz besonders der Lärm, den jetzt zum Beispiel, gerade jetzt, am Paseo de Gracia, die Formel-1-Wagen ausstoßen. Stopp Kontamination, minus deutsches Messer gut, stopp die Umweltverschmutzung, weniger Autos, mehr. Entonces, tú, Susana, ahora, ¿cómo ves esto aquí? Yo como, bueno, una manifestación del país que estén far de esta mena de barrio temático, que ya está muy repetido, pero es que realmente se está convirtiendo en barrio temático. Con el ayuntamiento no cuida a las cebas veíns y veínas. CAP, sobre todo, cree que es una tomadura de pelo. Wir sind hier an der Calle Aragón. Die Leute fangen an, Geräusche zu veranstalten, klatschen, Sprechchöre. Es wird protestiert gegen die Formel 1 Show der Formel 1 Mafia, die hier ihren Umweltdreck in der Stadt hinterlässt. Fora Formula Fum, weg mit der Formel Qualm. Das ist das große Motto hier auf dieser Demo. Jawohl. Barcelona, wo ist dein Winter? Barcelona steht nicht zum Verkauf. Rufen die Demonstranten hier auf der Calle Aragón. Es sind mittlerweile doch etwa 1000 Leute, nicht schlecht. Wir befinden uns hier auf der Höhe der Rambla Catalunya. Wir nähern uns dem Paseo de Gracia. Drüben, interessant, es stinkt auch ein bisschen, lassen die Formel 1 Rennwagen ihre Motoren aufräumen. El rugir de los motores de los coches de Formula 1. Mal sehen, bis zu welchem Punkt die Polizei uns erlaubt, uns anzunähern. Da hört man, der hört. Unglaublich, die Motoren aufheulen. Es ist ein groteskes Spektakel, meine Damen und Herren. Aber die Stadt lebt. La ciudad vive, la ciudad protesta, la ciudad no traga todo. Barcelona no está en venta, Barcelona vive. Todavía hay gente que no traga toda la mierda que los managers ofrecen a un público ya en gran parte idiotizado, internacionalmente introducido aquí por las mafias de la alegría, las mafias del turismo, las mafias de Miami, de Macao, de los casinos. Todos están aquí y quieren la ciudad. Pero la ciudad vive. ¡Fora, fora! ¡Raus, raus! Hier ist übrigens auch eine Fahne nur a la Copa America. Das ist das nächste Event, die große Yachten-Show. Und wirklich interessant, meine Damen und Herren. Ein Hubschrauber ist auch in der Luft, un helicóptero también está ahí, observando a los peligrosos vecinos que quieren molestar a los alegres. ¡Oh! ¡A los coches! Nicht durch. Wir können hier nicht vorbei. Und wir haben auch nicht damit gerechnet, dass man uns hier durchlässt, um direkt hautnah zu protestieren. Aber immerhin, wir sind hier und wir protestieren. Zona Baixas Emissions, eine Zone mit wenig CO2-Ausstoß, nein. Ja, hier eine Anwohnerin hier aus dem Zentrum von Barcelona, Christel. Hallo, wie geht's? Hallo. Auf der Demo. Ja, wir protestieren ganz ordentlich, ne? Gegen was? Muss ja wohl. Also eine Formel 1 auf dem Paseo de Gracia ist ja wohl der Hammer. Ne? Ja, wer denkt sich sowas aus, ne? Der muss ja wirklich krank im Kopf sein, oder? Ja, wenn auf der einen Seite sich beklagt wird, dass der Tourismus nicht mehr zu kontrollieren ist und dann wird mit solchen Riesen-Events werden Leute beigezogen, Und Barcelona wird wieder verkauft. Das ist richtig der Slogan, Barcelona noch der Wende. Wir haben vorhin das Geräusch gehört, dieses Aufheulen des Formel-1-Motors. Und die Menge antwortete natürlich mit wütenden Protestrufen. Ist schon eine irre Atmosphäre, oder? Das war gut, weil aggressive Akustik muss mit richtiger Akustik beantworten. Genau, und wir haben auch gezeigt, zumindest die Leute, die hier sind, wir lassen uns nicht einfach so einmachen und schlucken jeden Dreck, den die Manager dieser gloriosen Fun City, Gotham City, uns aufdrücken, oder? Ja, und ich finde das schon toll. Ne? Von Europa wird Spanien und auch Katalonien permanent gemahnt, dass sie nicht genug dazu tun, den SO2-Dreck runterzufahren. Ja, die Höchstwerte überhaupt einzuhalten. Ja, ne? Und dann wird gemahnt. Die IAS, die ein guter Anfang waren, werden in ganz Europa gelobt und hier will man sie wieder abbauen. Es ist, wo sind wir denn hier? Und ja, die Leute können, auf lange Sicht können die abbauen aus der Stadt. Und es wird einfach nur noch so eine Art Verlängerung des Flughafens mit Betten sorgen. Von mir kriegen sie nichts. Von mir kriegen sie Arschtritte und Raketen in die Büros geschossen. Ich finde gut, dass ihr hier seid und dass ihr hier mittendrin seid und ein bisschen was auffangt von der Stimmung. Genau. Gut so. Wir berichten live hier direkt vom Ort des Geschehens. Vielen Dank, Christel, für die Einschätzung, für die Antworten. Tschüss! Eine Art Abschlusskundgebung, der Sprecher hier am Kopf der Demo. Zu Beginn sagt, diese ganze Formel-1-Geschichte ist eine völlige Idiotie. Eine unglaubliche Idiotie. Und er gibt die Schuld dem Bürgermeister persönlich, Jean-Marc Colboni. Und er sagt, dieser Mann hat uns dieses Makro-Event hierher geholt. Und die Empörung ist groß. Es geht hier um die öffentliche Gesundheit. Und wir sind hier, um zu protestieren und klarzumachen, dass das Modell dieser Formel-1-Events eine Kultur repräsentiert, die nur den Tourismus in Erden, nur den Tourismus. Und das ist nicht die Stadt, die wir wollen. Ich bin Fake, hast du gesagt. Und das stimmt schon irgendwie. Wenigstens ehrlich zu mir selbst. Ich bin so ehrlich wie noch nie. Und nein, ich rede nicht mit jedem über mein ach so tolles Leben. Und Freunde habe ich echt genug, die sagen, hier gehör ich hin, die mir zeigen, wer ich bin. Spiegelbilder sind Betrug. Denn nur wer weiß, wohin er will und was er kann, der kann auch schaffen, was die Welt von ihm verlangt. Und wenn es dunkel wird, erinnern mich daran, dass nichts so aufhört, wie es ursprünglich begann. Ich hab gewusst, ich werde erwachsen am Anfang, doch dieses Ende schreibt dann ein neuer Anfang. Wir sind Fake, hast du gesagt. Und das stimmt schon irgendwie. Sind wir uns treu, hast du gefragt. Doch richtig treu waren wir uns nie. Wir hatten voll auf Sand gebaut, das hat das Business uns versaut. Und wir haben lange dran gezerrt. Und je größer unsere Herzen, desto größer auch die Schmerzen. Doch es war jede Träne wert. Denn nur wer weiß, wohin er will und was er kann, der kann auch schaffen, was die Welt von ihm verlangt. Und wenn es dunkel wird, erinnert mich daran, dass nichts so aufhört, wie es ursprünglich begann. Ich hab gewusst, ich werde erwachsen irgendwann, doch dieses Ende schreibt verdammt ein neuer Anfang. We'll be right back. weiß, wohin er will und was er kann. Der kann auch schaffen, was die Welt von ihm verlangt. Und wenn es dunkel wird, erinnere mich daran, dass nicht so aufhört, wie es ursprünglich begann. Ich hab gewusst, ich werde erwachsen irgendwann. Doch dieses Ende schreit mir dann nach neuem Anfang. WikiLeaks founder Julian Assange could be just hours away from freedom after he accepted a plea deal with the U.S. government and was released from a U.K. prison. Assange took off from London's Stansted Airport Monday, ending a 12-year-long ordeal that saw him take shelter at the Ecuadorian embassy. WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist auf freiem Fuß. Hier Bilder, die ihm auf dem Weg zum Flughafen zeigen. Seit 2019 saß er im Belmarsh-Gefängnis in Großbritannien. Die USA werfen ihm Spionage vor. Der Deal nun. Assange bekennt sich vor einem US-Gericht schuldig. Guten Abend und willkommen zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist auf dem Weg in die Freiheit. Jahrelang dauerte der Rechtsstreit über seine Auslieferung in die USA. Jetzt gibt's einen Deal mit der US-Justiz. Seit 2019 saß er im Belmarsh-Gefängnis in Großbritannien. Die USA werfen ihm Spionage vor. Der Deal nun. Assange bekennt sich vor einem US-Gericht schuldig. Es ist wahrscheinlich, dass ihm die britische Haft angerechnet wird und er nicht wieder in den Knast muss. Dieser Deal ist der Höhepunkt eines jahrelangen Kriminalfalls von internationalen Intrigen und einer echten Story, die sich über mehrere Kontinente erstreckte. Die US-Regierung versucht seit langem, die Auslieferung für eine Spionageanklage zu erreichen. 2010 bekommt Assange Berge geheimer Dokumente zugespielt. Sie betreffen den Krieg im Irak und Afghanistan und offenbaren Kriegsverbrechen von US-Soldaten. Die Reise von Julian Assange begann gestern Abend in London. Im Privatjet, spendenfinanziert, geht es erst nach Bangkok, dann weiter auf die nördlichen Marianen, eine Inselgruppe im Pazifik, Überseegebiet der USA. Wir waren bis 24 Stunden vorher nicht ganz sicher, ob es wirklich passieren würde. Eine Achterbahn der Gefühle. Ich bin begeistert. Gemäß der Vereinbarung mit dem US-Justizministerium wird sich Assange morgen vor einem US-Gericht schuldig bekennen, Militärgeheimnisse verbreitet zu haben. 2010 Assange frei, Presse nicht. Das schreibt die Junge Welt in ihrer Titelstory vom heutigen 26.06.2024. WikiLeaks-Gründer bekennt sich schuldig und verlässt Gefängnis. Freude, aber auch Unbehagen in der Solidaritätsbewegung. Kaum zu glauben, was Nachrichtensprecher am Dienstagmorgen verkündeten. Julian Assange hat das britische Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London verlassen. Als sich die Bilder verbreiteten, auf denen der WikiLeaks-Gründer ohne Handschellen ins Flugzeug in Richtung Pazifik steigt, ging ein Aufatmen um die Welt. Zahlreiche Unterstützer, Politiker, Aktivisten und Presseleute feierten die Freiheit des Journalisten. WikiLeaks erklärte via X, dass er das Gefängnis bereits am Montagmorgen verlassen habe. 7 Jahre lang hatte Assange in der beengten äquatorianischen Botschaft in London verbracht, bevor er am 11. April 2019 von der britischen Polizei verhaftet und für 1.901 Tage in eine 2x3 Meter kleine Zelle für 23 Stunden am Tag eingesperrt wurde. Seither war seine Stimme verstummt. Julian Assange ist dank unermüdlicher internationaler Solidarität frei, erklärte Sevin Dagdelen, außenpolitische Sprecherin der BSW und aktiv in der Solidaritätsbewegung für Assange, erleichtert. Unvergessen bleibe jedoch, dass die USA und die NATO-Staaten insgesamt den Journalisten seit 2010 seiner Freiheit beraubt und ihn mehr als 5 Jahre im britischen Hochsicherheitsgefängnis für seine investigative Arbeit eingekerkert haben. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen, habe laut Dagdelen mit ihrem mangelnden Engagement keinen Beitrag zur Freilassung von Julian Assange geleistet und so den US-Angriff auf die Pressefreiheit flankiert. Trotz der Freude über die gute Nachricht bleiben Bedenken. Bevor Assange zu seiner Familie nach Australien zurückkehren kann, muss er sich noch auf die bei Guam liegende US-Kolonie Saipan begeben, um sich dort vor einem US-Richter schuldig zu bekennen. Seine Unterstützer wollen seit Jahren verhindern, dass er US-Territorium betreten muss. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft bzw. die Todesstrafe. Gang und gäbe ist, dass Strafverteidiger und Anklage die Details ihrer Deals bereits vor dem Gerichtstermin aushandeln. Der 52-Jährige wird sich offensichtlich in einem einzigen Anklagepunkt, dem der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe von geheimen US-Verteidigungsdokumenten, schuldig bekennen. Assange Vergehen. Er hatte mit Hilfe der Whistleblowerin Chelsea Manning, Angehörige der US-Streitkräfte, zehntausende Dokumente zu Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan, unter anderem Videoaufnahmen aus einem US-Kampfhubschrauber unter dem Titel Collateral Murder, veröffentlicht. Es wird erwartet, dass Assange bei der Anhörung zu 62 Monaten Haft verurteilt wird, die er bereits verbüßt hat. Ich fühle mich beschwingt, allerdings mache ich mir auch Sorgen, weil ich das so gewohnt bin, dass alles passieren kann, erklärte seine Frau Stella am Dienstag gegenüber Reuters. Aber es sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Ähnlich zwiegespalten zeigte sich am Dienstag auch Jeremy Zimmermann, langjähriger Wegbegleiter und Freund des Assange. Es ist ein Grund zum Feiern. Allerdings gäbe es auch Gründe, besorgt zu sein. Die Vereinbarung könne eine Menge ungerechter Klauseln, wie zum Beispiel ein Redeverbot, enthalten, erklärte er. Außerdem sei das Schuldbekenntnis ein starkes politisches Signal, um weitere journalistische Bemühungen wie WikiLeaks einzuschränken. Stella Assange, die einst Teil seines Anwaltsteams war, sagte heute, dass ein Schuldgeständnis unter dem Spionagegesetz in Bezug auf die Beschaffung und Weitergabe von Informationen sei für Journalisten, die sich mit der nationalen Sicherheit befassen, im Allgemeinen ein sehr ernstes Problem. Der ehemalige US-Geheimdienstdirektor James Clapper, zu dessen Amtszeit die geheimen Dokumente veröffentlicht wurden, sagte im Interview mit CNN, Julian Assange habe seine Schuldigkeit getan. Hola, un saluto da Crema, Italia, agli ascoltatori del programma Newsland, una voce libera in un mondo che non lo è. Ciao. Angefangen, einer war den ersten Stein. der Siegern in Stellung zur heutigen Wahl sagt Dankeschön. Bestechlich und klein. Wir haben gesagt, was dieses Land braucht, ist Wachstum und Technik, perfektes Know-how, unser Standpunkt war da immer ganz klar. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 278. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Franco, y con la ayuda de Dios, histórico. Es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Hans Maaßen, die letzte Sitzung der republikanischen Cortes. Am 1. Februar 1939, als bereits feststand, dass die Front in Katalonien nicht mehr zu halten war, fand im nordöstlichen Zipfel des Landes die letzte Sitzung der gewählten spanischen Cortes statt. Die Nationalversammlung tagte in den Gewölben des Schlosses von Figueras, das wegen ständig drohender Luftangriffe völlig verdunkelt war. Eine lange und schmale Steintreppe, die von einer kleinen Lampe trüb erleuchtet war, führte nach unten. Im Halbdunkel des Kellergewölbes, mit seinen Rundbögen und Pfeilern wie eine Krypta in der Kirche, waren Stuhlreihen für die Abgeordneten, dazu zwei Tische für die Regierungsmitglieder und das Präsidium aufgestellt worden. Es lag eine drückende Atmosphäre über dem Raum. Die Regierung war vollständig vertreten und insgesamt 84 Abgeordnete. Es fehlten jedoch die meisten Kommunisten, aber das bedurfte keiner Erklärung. Entweder waren sie an der Front oder im zentralen Teil der Republik. Zwei Dutzend Journalisten nahmen teil, davon die Hälfte Ausländer. Alle anderen hatten das Land verlassen, hatten die Republik bereits aufgegeben. Die übrigen Teilnehmer der historischen Sitzung, die sich im Raum drängten, waren höhere Offiziere und Regierungsbeamte. Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden Martínez Barrio mit nüchternen Worten eröffnet. Es braucht sich niemand zu wundern, dass sich die Cortes in Figueras in diesem Schlosse versammelt haben. Solange das freie Spanien auch nur über einen einzigen Felsen an der Küste verfügt, würden wir darauf die Cortes abhalten, würdig der Cortes von anno 1808 bis 1811, die dennoch den napoleonischen Eroberer vertrieb. Es spricht der Regierungschef. Negrín begann mit dumpfer Stimme, ruhig und sachlich, bemüht, leidenschaftslos zu sprechen. Er gab ein ungeschminktes Bild der Lage. Die Regierung denke nicht daran, Defätisten und Kapitulanten nachzugeben. Man habe ja noch Madrid und die Armee, eine heldenmütige Armee. Die Regierung setze den Kampf fort. Da der Gegner gut bewaffnet sei, koste es übermenschliche Anstrengungen. Als er dann auf die Großmächte und ihre Nicht-Einmischungspolitik zu sprechen kam, legte er sein Konzept zur Seite und sprach mit Leidenschaft weiter. Ich habe keinen Grund mehr zu leugnen, dass die Regierung gezwungen war, die gegen uns geschaffenen und zur größten Freude der Faschisten lähmenden internationalen Gesetze zu brechen. Wir kauften uns Waffen, wo wir nur konnten. So geriet die gesetzmäßige Regierung der Republik in die Lage von Piraten, die ihre Waffen auf heimlichen Wegen zu übermäßigen Preisen und teils als Schmuggelware beschaffen musste. Dann sprach er von der gerechten Sache, für die Spaniens Männer zu den Waffen gegriffen hatten, und fuhr fort: Das Volk stirbt nicht, es kommt aber bisweilen vor, dass sein Weg zum Fortschritt zu lang und zu schwer wird. Bisher hatte er nichts über den Sieg gesagt. Hatte er den Glauben daran verloren? Nein, ihm galt sein letztes Wort. Wenn das großartige und heldenmütige spanische Volk, dessen wunderbare Armee lediglich des Waffenmangels wegen zurückweichen muss, sich seines Weges bewusst sein wird, dann kommt der Sieg. Seinen Worten, die als Regierungserklärung verstanden wurden, wurde ungeteilter Beifall gezollt. Da sie nicht mitstenografiert wurden, sind sie nach dem Gedächtnis zitiert. Ein Abgeordneter schlug vor, in dieser ernsten Stunde einen Aufruf an Volk und Armee zu richten. Er erklärte, dass jeder Soldat die ewige Dankbarkeit der Heimat verdient habe und die Cortes darum das Heldentum der ersten spanischen Volksarmee gebührend würdigen müssten. Dann las er den Entwurf vor. Auf der Regierungsbank legte jemand die Hand vor die Augen und weinte. Auch anderen rannen Tränen über die unrasierten Gesichter. Dann schritt man zur Abstimmung durch Namensabgabe. Die Regierungsbank begann. Der Regierungschef. Dr. Negrín, ja. Der Außenminister. Álvarez del Valle, ja. Der Landwirtschaftsminister. Vicente Uribe, ja. 84 Namen mit bejahender Antwort. Auf die Spanische Republik sah in diesen schweren Tagen die ganze Welt. Wird sie die Prüfung bestehen? Die Cortes zeigten auf ihrer Sitzung nationale Würde in schier auswegloser Lage und schwankten nicht vor der Größe des historischen Augenblicks. Als die Sitzung zu Ende war, schlug die Uhr vom Turm des Schlosses Mitternacht. Mit übermüdeter Stimme schloss Martínez Barrio die Versammlung. »Die Cortes sind beendet. Tagesordnung und nächster Sitzungstermin werden den Abgeordneten rechtzeitig bekannt gegeben.« Er konnte nicht wissen, dass sie die letzte sein würde. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 278. Eine Niemandslandproduktion, 2024. Literaturangabe: Ich verlasse den Text Die letzte Sitzung der republikanischen Cortes, erschienen in Brigada Internacional ist unser Ehrenname. Erlebnisse ehemaliger deutscher Spanienkämpfer. Ausgewählt und eingeleitet von Hans Maaßen. Band 2 Berlin, Militärverlag der DDR, 1974. Hans Maaßen war Erzähler und Publizist. 1908 wurde er als Arbeitersohn in Lübeck geboren. Er war von Beruf Steinbildhauer. 1928 trat er in die KPD ein. Er war Redakteur der Kommunistischen Norddeutschen Zeitung. 1933 und 1934 begann er die politische Arbeit in der Illegalität. 1935 siedelte er nach Paris über. Dort war er Herausgeber eines internationalen Pressedienstes. Er war Soldat in der 13. Internationalen Brigade und Redakteur von El Voluntario de la Libertad, der Zentralzeitung der Interbrigadisten. Er war auch Sprecher des illegalen deutschen Freiheitssenders 29,8. Dann wurde er verhaftet. Bis 1946 war er in spanischen Gefängnissen und Lagern. Danach kehrte er nach Deutschland zurück. In Leipzig betrieb er Rundfunk- und Zeitschriftenarbeit. Hans Maaßen starb am 23. Juni 1983 in Marlow. Pasaremos. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee-Fraktion. Sie hat es so unendlich satt, so unendlich.

Niemandsland Musikgeschichte, Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache. Kapitel 2. Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand. Exotische Träume und der Einfluss der US-Kultur. Die deutsche Popmusik der frühen 1950er Jahre war noch geprägt vom Fernweh nach Frankreich und Italien, doch es wuchs die Sehnsucht nach dem Reisen überhaupt. Auch weiter entfernte Urlaubsziele lockten und förderten andere Arten des Exotismus. Heute weitgehend vergessen ist die damalige Begeisterung für das ferne, nahezu unerreichbare und deshalb umso mehr mit Mythen beladene Hawaii. Das Hula Hawaiian Quartett reüssierte 1953 mit dem Lied Baya con Dios, einer in die Südsee verlegten Variante der Capri-Fischer. Weiße Boote legen ab vom steilen Ufer, hieß es darin. Und im Mondlicht auf dem Fels, da stehen die Rufer. Baya con Dios, so klingt es. Weiße Boote legen ab vom steilen Ufer, und im Mondlicht auf dem Fels, da stehen die Rufer. Baya con Dios, so klingt es, weit übers nächtliche Meer, denn im blassen Fackelschein fährt zu den Riffen der verlorenen Fischer Schar auf ihren Schiffen, Baya con Dios, so klingt es, hinter den Perlfischern her. Zu dem melancholisch-süßlichen, leicht leiernden Chorgesang wimmerte eine Pedal-Stil-Gitarre und verschaffte dem Song damit das gewünschte Südsee-Flair. Warum sich die Perlenfischer vor den Stränden Hawaiis ausgerechnet auf Spanisch Baya con Dios hinterherrufen lassen, blieb freilich das Geheimnis des deutschen Quartetts und seiner Texter. Weitere Songs des Hula Hawaiian Quartetts hießen »Dort in Hawaii«, ihre Debüt-Shellac-Single aus dem Jahr 1951. Heimweh nach Hawaii, wenn die Gitarre von der Südsee singt. In Honolulu an der Hafenbar. Wenn Matrosen Abschied nehmen von Hawaii. Oder auch Roter Mond von Haiti. Zeig uns weit deine Macht und führ uns in das Wunder einer blauen. Ihren größten Erfolg erzielten sie 1954 mit der Single Jim, Johnny und Jonas, die sich über ein Jahr lang auf den vorderen Plätzen der Hitparade halten konnte. Jim, Johnny und Jonas, die fahren an Java vorbei. Erfahren wir darin. Jim, Johnny und Jonas, die fahren direkt nach Hawaii. Jim, Johnny und Jonas, die haben so viel schon gesehen, doch nirgendwo leuchten die Sterne der Liebe, so schön. Womit Hawaii hier also Paris als der Welthauptstadt der Liebe Konkurrenz zu machen beginnt. Roter Mond von Haiti, du hältst heut deine Wacht im Zauberland der Liebe, einer blauen karibischen Nacht. Die vier Mitglieder des Quartetts, zwei Frauen und zwei Männer, waren sämtlich Deutsche. Eine der beiden Frauen, Barbara Kist, sang unter anderem mit dem bereits erwähnten Italienfreund René Carroll 1952 das Lied »Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein« und hatte 1957 ihren größten Soloerfolg mit einer deutschsprachigen Coverversion des Doris Day-Stücks »Que sera, sera«. Der außergewöhnliche, fremdländische Eindruck des Gesangs wurde vom Hula Hawaiian Quartett nicht durch einen sprachlichen Akzent hergestellt, sondern durch die klischeehafte Dehnung der Intonation. Freilich rief der Erfolg dieser Musik zahlreiche Nachahmer auf den Plan. Unter anderem die Hilo Hawaiians, deren Mitglieder tatsächlich von Hawaii stammten und die mit Domingo Santo Domingo 1955 einen Nummer-1-Hit in Deutschland hatten. Der Song Jim, Johnny und Jonas vom Hula Hawaiian Quartett ist aber auch noch aus einem anderen Grunde interessant. Es war einer der ersten erfolgreichen deutschen Popsongs nach 1945, dessen Protagonisten nicht wahlweise deutsche, französische oder italienische Namen trugen, sondern englisch klingende. Im Wechsel der Perspektive auf den Exotismus der Südsee zeigte sich erstmals auch jene Neuorientierung nach Westen und in den englischsprachigen Teil der Welt, der die deutsche Popmusik der folgenden Jahrzehnte wesentlich prägen sollte. Wie nur ein Johnny, zieh durch die Welt, singe für Money, tanze für Geld. Heimat, ich werde dich niemals mehr sehen. Du, du, du, du. Dort in Kentucky kenn ich ein Haus, nachtschwarze Augen schauen heraus. Bimba, wann werde ich wieder dich sehen? Du, du, du, du. Wie nur ein Johnny. Wer die Soldatensender der amerikanischen und britischen Alliierten empfing, konnte damals schon deren Popmusik hören. Die dazugehörigen Singles gab es in Deutschland allerdings noch nicht zu kaufen. Und auch wenn die westdeutsche Gesellschaft das Streben des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer nach politischer Westbindung unterstützte, so lehnte die noch im Dritten Reich sozialisierte Generation den Import der US-amerikanischen Kultur mehrheitlich ab. Man fürchtete sich vor Überfremdung und dem Verlust des eigenen. Nur deswegen konnte die nächstfolgende Generation in der Orientierung an amerikanischen Sounds ja eine Quelle des Rebellionsausdrucks finden. Aber die Lady finden mich pikant, interessant. Wie nur ein Johnny, die durch die Welt. Kilima Hawaiians, Bruce Lowe und Pierre Brice. Melancholische Cowboys und Indianer. Um diese Ambivalenz aus politischer Identifikation und kulturellem Ressentiments aufzulösen, begann man sich ersatzweise für mythisierte Bilder des englischsprachigen Westens zu begeistern, in denen dieser gleichsam im Rahmen der durch die deutsche Kultur klischierten, also vertrauten und für das eigene ungefährdeten Bildern verblieb. Neben der sonderbaren Faszination für Hawaii diente dazu vor allem das Klischee des Wilden Westens mit seinem Personal aus Cowboys und Indianern. So wechselte die dritte bedeutende Hawaii- und Tiki-Kombo dieser Zeit in ihrem Repertoire denn auch praktischerweise zwischen Südsee- und Cowboy-Romantik hin und her. Die Kilima Hawaiians kamen zwar aus den Niederlanden, sangen aber auf Deutsch. Bei ihren Konzerten traten sie abwechselnd in Hawaii-Kostümen mit Blumengirlanden und in Wildwest-Cowboy-Verkleidungen auf. Ihre Lieder hießen King Kamehameha, Märchen von Tahiti oder Wenn in Hawaii die Liebe blüht. Aber auch Cowboys Heimweh und Ein Pferd kehrt heim. Ihren größten Erfolg in Deutschland hatten sie 1953 mit dem Stück Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand, einer Coverversion des Stücks Bridge Hanging on the Wall des US-Country-Sängers Carson Robinson. Ich habe hier gerade eine schöne Version des Cowboy-Sängers Ronnie gefunden. Da hören wir jetzt erstmal rein. Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand und der Sattel liegt gleich nebenan. Fragt ihr mich, warum ich traurig bin? Schau ich nur zum Pferdehalfter hin. Ich also ganz ehrlich, so einen Text würde man heute nicht mehr zustande kriegen, oder? Die popmusiktypischen Motive des Abschieds und der Trauer bezogen sich hier nicht auf einen geliebten Menschen oder eine verlorene Heimat, sondern auf ein Tier. Offenkundig war gerade das Pferd jenes Cowboys verblichen, der hier als lyrisches, singendes Ich fungiert. Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand und der Sattel liegt gleich nebenan. Fragt ihr mich, warum ich traurig bin, schaue ich nur zum Pferdehalfter hin. Man kann diese Zeilen als eskapistische Wildwest-Fantasie abtun. Man kann das Lied aber auch als politische Allegorie lesen, wie es André Porte-Leroy in seinem Buch Schlager Lügen nicht getan hat. Ihm zufolge lässt sich das tote Pferd als Metapher für einen im Krieg gefallenen Kameraden verstehen und der singende Cowboy als ein Wehrmachtsveteran. Auffällig ist die generelle Faszination für Pferde im Schlager der 50er und auch noch der 60er Jahre. Mein Schimmel wartet im Himmel, hieß etwa ein Lied des aus New York stammenden, mit starkem amerikanischen Akzent singenden Goose Backus aus dem Jahr 1963. Darin geht es um eine verstorbene Schimmelstute namens Mary, mit der das lyrische Ich eine mehr als innige Beziehung pflegte. Jedenfalls erinnert der Pferdebesitzer sich in der zweiten Strophe an folgende Begebenheit. Wir ritten nach Süden, da gab's eine Bar. Die Frau dort hieß Mary und war wunderbar. Ich küsste sie heiß, doch sie lachte mich aus. Dein Herz gehört Mary, doch der vor dem Haus. Der Sänger Martin Lauer, ein ehemaliger Leichtathlet, reüssierte ein Jahr später mit dem Stück Sein bestes Pferd. Sein bestes Pferd braucht keine Zügel. Es läuft auch so nach Idaho. Es kennt den Weg nach Malavala und den Forts von Idaho. Run, run, runny, oh sun, sun, sunny, so fun, fun, funny ist dieser Ritt. In diesen Pferdeliedern schien also einerseits eine eskapistische Vorstellung von Freiheit und Ungebundenheit auf und andererseits eine Form der Bewältigung von Trauer und Traumata. Man hört darin, so André Porte-Leroy, in Schlager lügen nicht, gleichermaßen die politische Überidentifizierung der Westdeutschen mit ihrem Beschützer USA am Beginn des Kalten Krieges, wie das Ressentiments gegen die US-amerikanische Kultur, wegen dessen man die Weiten der Prärie einstweilen bloß als Ort für die groteske Übertragung der Schemata des Heimat- und Südseeschlagers zu akzeptieren vermochte. Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand, blieb auch in den 1960er Jahren ein Schlüsselsong des deutschen Schlagers. Noch erfolgreicher als in der Version des Kilima Hawaiians wurde er 1961 in der Interpretation des ebenfalls niederländischen Sängers Ernst Gottfried Bielke, der schon in den frühen 50ern als erster Popmusiker mit einem englischsprachigen Pseudonym vor das deutsche Publikum getreten war, Bruce Lowe. Bielke alias Lowe sang mit einer tiefen, sonoren Baritonstimme und ähnlich wie Katharina Valente mit einer hyperkorrekten Aussprache. Es gab den weitgereisten Abenteurer und Westmann, aber auch den einsamen Wolf. »Ich bin nur ein Johnny, zieh durch die Welt«, hieß eines seiner ersten Stücke aus dem Jahr 1953. »Ich bin nur ein Johnny, zieh um die Welt, tanze für Money, singe für Geld, Heimat, wann werde ich dich wiedersehen?« Bruce Lowe sang von »Heimweh nach Virginia« und »Leise Rausch der Missouri«. Seinen ersten Erfolg hatte er 1952 mit dem Lied »Tabak und Rum«. Tabak und Rum braucht ein Cowboy. Tabak und Rum, die liebt er sehr. Nur einen Kuss seiner Jenny liebt ein Cowboy noch mehr. 1955 coverte er den Country-Song This Old House unter dem Titel Das alte Haus von Rocky Docky. Bald begann sich Bruce Lowe bei seinen Auftritten auch als Cowboy zu kostümieren. Dieses Image passte gut zu der schon in der Vorkriegszeit existierenden, aber in den 50er Jahren wieder aufblühenden Begeisterung der Deutschen für das Cowboy- und Indianerspiel. So wurden etwa die im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg abgehaltenen Karl-May-Spiele ab 1952 zu großen Publikumserfolgen. In den 60ern erreichte die Karl-May-Welle mit den Winnetou-Filmen einen weiteren Höhepunkt. Die Filmmusik von Martin Böttcher stand ganz oben in den Charts und der Winnetou-Darsteller Pierre Brice sang, allerdings mit etwas unpassendem französischen Akzent, einige Singles ein, unter anderem »Ich stehe allein« über die Einsamkeit des Indianerhäuptlings. Thank you. dieser Zeit übernahm Bruce Lowe bei den Aufführungen der Winnetou-Romane in der Deutschlandhalle in West-Berlin die Rolle des Karl-May-Helden Old Shatterhand. In der Begeisterung für die Karl-May-Variante des Cowboy- und Indianerspielens zeigte sich noch etwas anderes als die Annäherung an die Kultur der US-amerikanischen Befreier oder, je nach Perspektive, Besatzer. Denn die größte Faszination ging in diesem Kosmos ja nicht von den Cowboys aus, sondern von den Indianern. Pierre Brice als edler Apachenhäuptling Winnetou wurde zum größten Teenie-Held der frühen 60er Jahre. Sein Porträt fand sich oft wie kein anderes auf dem Cover der 1956 gegründeten Zeitschrift Bravo. Winnetou wurde aber nicht nur als Symbolfigur einer exotischen Fantasiewelt angehimmelt, sondern auch als Repräsentant eines Volkes, das authentisch, naturverbunden und von allen entfremdeten Tendenzen der modernen Zivilisation unbeeinflusst schien. In der Indianerbegeisterung drückte sich daher auch die Sehnsucht nach einer Welt aus, die von der Zivilisation und der Technisierung, generell von den Zumutungen der Nachkriegsmoderne, noch unangefochten war, ähnlich wie in den Heimatfilmen der frühen 1950er. Schwarzwaldmädel, Grün ist die Heide oder Der Förster vom Silberwald. Wer sich mit den Indianern identifizierte, der identifizierte sich zusätzlich mit einer ethnischen Gemeinschaft, die von einem Genozid bedroht war. Als Indianer im Geiste oder jedenfalls deren Blutsbrüder konnten die Deutschen, die selbst erst einen Genozid verübt hatten, gewissermaßen aus der Rolle der Täter in jene der Opfer wechseln. Wobei die guten Cowboys und Westmänner bei Karl May ja immer Deutsche im Ausland sind, die als strahlende Helden den bedrängten Indianern beistehen. Eine Win-Win-Situation. Man befindet sich, egal in welche Kostüme man schlüpft, auf der richtigen Seite der Geschichte und kann sich von der eigenen historischen Verantwortung exkulpieren. Sie hörten, es hängt ein Pferdehalfter an der Wand, exotische Träume und der Einfluss der US-Kultur. Aus dem Buch Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache von Jens Balzer. Das Buch ist im Jahr 2022 im Duden Verlag Berlin erschienen. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Heiße Boote liegen ab vom steilen Ufer und im Mondlicht auf dem Fels, da stehen die Rufe. Also diese Strack-Zimmermann, die ist eine ganz tolle Klobürste. Die will ja ständig Krieg und Waffen. Und ich denke auch, die erklärt das ja gut. Also man muss schon, Russland muss man schon fertig machen. Irgendwie besiegen, auf irgendeine Art, ne? Also vielleicht sollte man dem Zelensky auch wirklich die Atombombe geben. Das wäre toll. Und die Strack-Zimmermann und der andere da, dieser langhaarige, der Hopsreiter, Hofreiter oder so, der ist auch ein ganz intelligenter Kerl. Der will auch immer mehr Waffen. Und man weiß ja, mit Waffen kann man ja alles machen, ne? Man kann ja den Feind auch dann richtig zerstören. Also Moskau praktisch ausradieren und dieses Putin-Regime, das, die wollen ja nur hierher kommen und unsere Mädchen hier vergewaltigen, deutsche Frauen und so. Und, ach, das ist ganz furchtbar. Und die Strack-Zimmermann und der Hofreiter. Also, ehrlich, wenn Sie mich fragen, die machen das ganz toll. Die sollen weitermachen. Waffen, Waffen, Waffen. Und eine Atombombe natürlich, ganz schnell. Liefert dem Zelensky doch direkt so mehrere Abschussrampen mit Atombomben. Das wäre gut. Die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Es fehlt an Munition, an Ersatzteilen, an Funkgeräten. Es fehlt an Panzern, an Schiffen und an Flugzeugen. Mutig, soldatisch und sehr bürokratisch. Fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald und in alten Kasernen. Und personell sind sie unterbesetzt. Bundeswehr, sie rauben hier und dort und überall. Sind nicht bereit für den Verteidigungsfall. Das ist die Bundeswehr. Es fehlt an Unterkünften, funktionierende Toiletten, saubere Duschen, Spinde, Hallen, Sportanlagen, Truppenküchen, Betreuungseinrichtungen, Munitionslager und Waffenkammern und nicht zuletzt auch WLAN. Hey junge Leute, bewerbt euch noch heute. Es gibt nicht Geld wie Heu, aber immerhin Heu. Sollen alle an die Waffen, muss man Anreize schaffen. Führerschein kostenlos, bist du dabei? I doubt it. Bundeswehr. Der Nachwuchs fehlt hier leider überall. Gibt's genügend Freiwillige? Auf keinen Fall. Das ist die Bundeswehr. Bundeswehr, ohne Wehrpflicht wird es richtig schwer. Der Karren steckt im Dreck, es geht nichts mehr. Das ist die Bundeswehr. Das ist die Bundeswehr. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Vorwärts nimmer, spottet die junge Welt in ihrer Ausgabe vom heutigen 28. über die Deutsche Bahn. Streckenstreichungen, Sperrungen, Versagen. Nach 30 Jahren ist die Deutsche Bahn am Ziel der Privatisierung. Man kann es ja überlesen in der ausländischen Presse, Spott, Hohn und Klagen über das Chaos, besonders in der Deutschen Bahn, aber auch in anderen Bereichen. Deutschland funktioniert seit langem nicht mehr und ein weiteres Zeichen für Systemversagen in Deutschland. Privatisierung, hatte man damals geschwärmt, macht alles rationeller und alles besser und alles schneller. Das Gegenteil ist der Fall. Das Geld ist weg, alles überteuert und alles schlechter. Am Donnerstag warnte die FDP vor einer Vernachlässigung des Straßenverkehrs zugunsten der Schiene. Es kann nicht sein, dass alles in die Bahn investiert wird, so der FDP-Vizefraktionsvorsitzende im Bundestag, ein gewisser Herr Christoph Meyer zu AfP. Dabei hat die Unternehmerpartei Kanzler Olaf Scholz, SPD, auf ihrer Seite, der am Mittwoch im Parlament verkündet hatte, wir brauchen einen funktionsfähigen Kapitalismus in Europa. Aha. Am Abend desselben Tages berichtete der Spiegel, Kretschmann bittet Kanzler um Machtwort an die Bahn. Der baden-württembergische Ministerpräsident von Bündnis 90 Die Grünen habe dem lieben Olaf geschrieben, das Management der Deutschen Bahn, DB, blockiere die Digitalisierung von Stuttgart 21, womit die der gesamten Bahn zu scheitern drohe. Laut Spiegel geht es um Erpressung. Im Konzern heißt es, die Digitalisierung von Stuttgart 21 sei der letzte Trumpf, den das Unternehmen noch in der Hand habe, um mehr Geld für seine Infrastruktur zu bekommen. Am Donnerstag sollte demnach der DB-Aufsichtsrat tagen und den Konzernvorstand bitten, das Geld freizugeben. Vorab gab es bereits einen verbalen Aufstand wegen angekündigter Streckenstreichungen, vornehmlich im Osten. Der Chef der Eisenbahngewerkschaft EVG, Martin Burkert, kritisierte den Raubbau der Regierung. Sie streiche die Schiene immer weiter zusammen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in der Donnerstagsausgabe. Einstellungen von Fernverbindungen böten gesellschaftlichen Sprengstoff gerade im Osten. Den wirtschaftlichen Wahnwitz, der sich dahinter verbirgt, benannten Sören Pellmann, Vorsitzender der Linken-Gruppe im Bundestag, und Marco Böhme, verkehrspolitischer Sprecher der Linken im Sächsischen Landtag. Wegen des veralteten Eisenbahnregulierungsgesetzes führen höhere Bundeszuschüsse an die Bahn zu höheren Renditeforderungen. Richtig wäre es, die Trassenpreise abzusenken und höhere staatliche Zuschüsse in die Instandsetzung der maroden Infrastruktur zu lenken. Der Spiegel hat am Dienstag berichtet, dass die Bahn angesichts enorm steigender Trassenmaut für 2025 höhere Ticketpreise ins Auge fasse. Viele Bahnfahrten enden während der laufenden Fußball-Europameisterschaft für Fans im Nirgendwo, zum Gespött internationaler Medien. Besser haben es die Mannschaften. Zu den Spielen reisen viele Teams mit dem Flugzeug, auch das Deutsche fürs Achtelfinale am Sonnabend. Dem türkischen Verband waren schon die 180 Kilometer von Barsinghausen zum Spiel nach Hamburg am Mittwoch zu viel. Charterflug. Die UEFA hatte das Turnier ursprünglich als nachhaltigste EM aller Zeiten ausgerufen. Ein funktionsunfähiger Kapitalismus ist Programm. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Bolivien, eine Nachricht aus dem Hinterhof der USA. Da tut sich wieder etwas wie früher in den 60er und 70er Jahren. Es wird wieder geputscht, beziehungsweise es wird versucht zu putschen. Es gab einen Putschversuch in Bolivien, der ist gescheitert. Die Regierung stellt Verantwortliche vor Gericht und tauscht die Militärführung aus. Es ging alles sehr schnell. Nach dem Putsch könnte vor dem Putsch sein. Im bolivianischen Fernsehen war am Mittwoch Ortszeit live zu verfolgen, wie schwer bewaffnete Soldaten die Plaza Murillo vor dem Präsidentenpalast abriegelten und versuchten, den Regierungssitz zu stürmen, nachdem ein gepanzertes Fahrzeug die Palasttore eingedrückt hatte. Das Kommando führte der einen Tag zuvor von Präsident Luis Arce entlassene Juan José Zúñiga. Auf den Fluren des Regierungsgebäudes war es zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Zúñiga und Boliviens Präsident Luis Arce gekommen. Laut Präsidialministerin María Nela Prada wurden während des Putschversuchs mindestens 12 Menschen verletzt. Als Motiv gab Zúñiga an, er wolle die Verarmung unseres Heimatlandes und die Demütigung des Militärs beenden. Nach einer Neubesetzung des Kabinetts würden außerdem alle politischen Gefangenen freigelassen, darunter auch Jeanine Añez und Luis Fernando Camacho, die Anführer des Putsches gegen den damaligen Präsidenten Evo Morales im November 2019. Am Montag hatte Zúñiga erklärt, er werde Morales notfalls gewaltsam daran hindern, bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr erneut zu kandidieren. Daraufhin hatte Arce ihn trotz eigener Differenzen mit Morales entlassen. Nach 3 Stunden war der Spuk beendet. Zúñiga und andere Beteiligte wurden wegen Terrorismus und bewaffneten Aufstands gegen die Sicherheit des Staates verhaftet und die Führungsriege des Militärs ausgetauscht. Auch waren viele Menschen dem Aufruf Arces gefolgt und protestierten gegen die Putschisten. Nach seiner Festnahme behauptete Zúñiga dann, Präsident Arce habe ihm gegenüber am Sonntag die Erstürmung des Palastes selbst angeordnet. Beweise für seine dubiose Aussage konnte er jedoch nicht präsentieren. Der gescheiterte Staatsstreich in Bolivien war nach Ansicht von Beobachtern wie Hugo Moldis, dem ehemaligen Staatsminister unter Morales, bloß Auftakt für einen weiteren Versuch zum Sturz der linken Regierung. Dafür spricht, dass der Ablauf des Putschversuchs zwar klar ist, über dessen Hintergründe aber kräftig spekuliert wird. Regierungen aus aller Welt und der EU verurteilen den Putschversuch. Ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington teilte lediglich mit, die USA beobachteten die Lage in Bolivien genau. Keine Verurteilung also. 3 Tage vor dem Putschversuch hatte das bolivianische Außenministerium die Geschäftsträgerin der USA vorgeladen und zu Handlungen des US-Botschaftspersonals befragt, die als Einmischung betrachtet würden. Zugleich hatten bolivianische Behörden vor einer Wiederholung des Staatsstreichs gewarnt. Die Gefahr sei nicht vorüber, fürchtet auch Hugo Moldis. Die Geschichte zeige, dass bei Staatsstreichen in Lateinamerika und der Karibik die USA beteiligt sind, sagte er im Fernsehen. Sie wollen Lithium, seltene Erden, Süßwasser und andere strategische Ressourcen kontrollieren, erinnerte er an Warnungen Arces. Deshalb müsse jetzt nach Zúñigas Verbindungen zu politischen Akteuren im In- und Ausland gesucht werden. Niemandsland. Thema Waffen, Waffen, Waffen, Ostfront und Waffennarren. Die EU-Aufrüstung ist in vollem Gange. Frau von der Leyen sieht Mehrbedarf von 500 Milliarden Euro. Mit Verweis auf Bedrohungen aus Ländern wie China oder Russland sieht die Europäische Kommission im nächsten Jahrzehnt einen Bedarf für zusätzliche Ausgaben in der Rüstung in Höhe von rund 500 Milliarden Euro. Während China seine Verteidigungsausgaben im Zeitraum von 1999 bis 2021 um 600% erhöht habe und Russland um 300%, habe der Anstieg in der EU bei 20% gelegen, beklagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag nach Angaben von Teilnehmern beim EU-Gipfel. Als eine Option für die mittelfristige Finanzierung der angeblich notwendigen Investitionen über die EU nannte von der Leyen den Angaben zufolge eine mögliche Erhöhung der nationalen Beiträge in den Gemeinschaftshaushalt oder sogenannte Eigenmittel, zu denen etwa Zölle auf Einfuhren in die EU und die EU-Plastiksteuer zählen. Wenn die Mitgliedstaaten kurzfristig große Investitionen stemmen wollen, wäre auch eine Kreditaufnahme möglich, die dann aber ebenso über nationale Beiträge und Eigenmittel zurückgezahlt werden müsste. Die Entscheidung müssten die Mitgliedstaaten treffen, sagte von der Leyen nach Angaben aus Teilnehmerkreisen. Unter anderem die Bundesregierung lehnt bislang eine gemeinsame Schuldenaufnahme für Rüstungsprojekte strikt ab. Auf der anderen Seite stehen Länder wie Polen und die baltischen Staaten. Toll, die sollen weitermachen. Waffen, Waffen, Waffen. Und eine Atombombe natürlich ganz schnell. Liefert dem Zelensky doch direkt so mehrere Abschussrampen mit Atombomben. Das wäre gut. Gazastadt, die folgende Nachricht kann eigentlich täglich gebracht werden. Palästina, wieder Tote bei israelischen Angriffen auf Gazastadt. Bei Angriffen der israelischen Armee auf Ziele in Gazastadt sind laut palästinensischen Angaben 7 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Palästinenser seien zudem bei der Bombardierung des Viertels Sheikh Jarrah verletzt worden, teilte der palästinensische Zivilschutz am Donnerstag mit. Medien berichteten von heftigen Angriffen auf die Gegend. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wurden seit Kriegsbeginn mindestens 37.765 Menschen getötet. Thema Julian Assange und Pressefreiheit. Wir hatten ja zu Beginn der Sendung schon einen Beitrag zu dem Thema Assanges seltsame und ja vorläufige Freilassung gebracht. Es geht um das Bekenntnis zum Journalismus. Die Strafe habe er abgesessen. Es ist ein Sieg eigentlich der Solidaritätsbewegung für Julian Assange. Als sie den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks verurteilte und wegen seiner bereits abgesessenen Zeit auf freien Fuß setzte, sagte die US-Richterin Ramona Manglona: "Es scheint, als würde dieser Fall hier mit mir in Saipan enden. Das den Planeten umspannende Justizspektakel hat am Montagmorgen begonnen, nachdem Julian Assange in London entlassen wurde, und führte über die US-amerikanische Pazifikinsel nördlich von Guam schließlich bis nach Australien. Die Verteidigung hatte einen Deal mit der Anklage erzielt. Assange bekannte sich in einem Punkt der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe von als geheim eingestuften Dokumenten für schuldig. Als Journalist habe ich meine Quelle ermutigt, Informationen zu liefern, die als geheim galten, um sie zu veröffentlichen, erklärte er laut Reuters vor Gericht. Das Spionagegesetz sei im Widerspruch mit dem Grundrecht der Pressefreiheit. Aber ich akzeptiere, so Assange, dass es schwer wäre, unter diesen Bedingungen einen solchen Fall zu gewinnen. Das Gericht hat festgestellt, dass durch Herrn Assanges Veröffentlichungen kein Schaden entstanden ist, verkündete sein Anwalt Barry Pollack vor dem Gerichtsgebäude. Diese wurden von den größten Medien des Planeten zitiert, und wir wissen, dass sie wichtige Informationen enthüllten. Das nennt man Journalismus. Die Vereinigten Staaten haben das bestraft. Um ca. 19.30 Uhr australischer Ortszeit entstieg Assange in Canberra dem Flugzeug als freier Mann. In einem Telefonat mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese dankte er diesem für seine diplomatischen Bemühungen und sagte: "Sie haben mein Leben gerettet", wie die Anwältin Jennifer Robinson am Mittwoch erklärte. Gerichtet an die internationale Solidaritätsbewegung erklärte seine Frau Stella Assange: "Es hat Millionen von Menschen gebraucht. Es hat Leute gebraucht, die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Menschen, die auf den Straßen protestiert haben, Tage, Wochen, Monate und Jahre lang. Und wir haben es geschafft." An diesem Donnerstag soll Assange eine Pressekonferenz abhalten. Der will auch immer mehr Waffen, und man weiß ja, mit Waffen kann man ja alles machen. Ne? Man kann ja den Feind auch dann richtig zerstören. Also Moskau praktisch ausradieren und dieses... Thema Ostfront, Tschernowitz. Der ukrainische Grenzschutz hat 2 Dutzend Wehrpflichtige an der Flucht aus dem Land gehindert. Die Gruppe sei an der Grenze zu Moldau im westukrainischen Gebiet Tschernowitz festgenommen worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Wehrpflichtigen stammen demnach aus verschiedenen Landesteilen und hatten vor, in der Nacht zu Fuß über die grüne Grenze zu flüchten. Die Ukraine hat das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung angeordnet. Seitdem können Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land nur in Ausnahmefällen verlassen. Lasst sie nicht raus, an die Front mit ihnen. Superdrogenmarkt USA, die Opioidkrise. Der oberste US-Gerichtshof blockiert Milliardenvergleich. Washington, das oberste Gericht in den USA, hat einen Milliardenvergleich um die massenhafte Verschreibung von sogenannten Schmerzmitteln blockiert. Der Supreme Court entschied am Donnerstag, dass ein Kernaspekt des Insolvenzdeals des US-Pharmakonzerns Purdue nicht rechtens ist, der die langjährige Eigentümerfamilie, die Sacklers, zu einer Zahlung von bis zu 6 Milliarden US-Dollar, rund 5,6 Milliarden Euro, verpflichten, sie aber auch zivilrechtlich entlasten würde. Die Familie hätte weder persönlich Insolvenz angemeldet, noch zugestimmt, auch nur annähernd ihr gesamtes Vermögen für die Opioid-Opfer auf den Tisch zu legen, schrieb der oberste Richter Neil Gorsuch in der Begründung. Der Familie wird vorgeworfen, das Schmerzmittel Oxycontin unter Verschleierung der Suchtgefahren mit rücksichtslosen und aggressiven Methoden vermarktet zu haben. Purdue hatte 2019 nach zahlreichen Klagen Insolvenz beantragt. Kritiker sahen darin ein Manöver der Sackler-Familie, um sich aus der Verantwortung zu stehlen und ihr eigenes Vermögen zu schonen. Die in der Folge mit den Regierungen verschiedener US-Bundesstaaten und Einzelklägern ausgehandelte Milliardenzahlung soll sowohl Opfern und deren Angehörigen zugutekommen, als auch dem Kampf gegen die Opioid-Epidemie in den USA. Die Sacklers hätten als Teil des Deals zwar die Milliardenzahlung getätigt und Kontrolle abgegeben, wären im Gegenzug aber vor möglichen weiteren Gerichtsverfahren geschützt gewesen. Um diesen Aspekt ging es in der Entscheidung des obersten Gerichts. Dieses war in der Frage geteilter Meinung. Vier Richterinnen und Richter widersprachen ihren Kollegen. Das Urteil sei verheerend für die Opioid-Opfer und ihre Familien, hieß es in der von Richter Brett Kavanaugh verfassten abweichenden Meinung. Wie es nun mit dem Vergleich weitergeht, ist unklar. In den USA hat die Opioid-Epidemie in den vergangenen Jahren laut Behörden zu Hunderttausenden Toten durch Überdosierungen geführt. Thema Klimawandel oder Klimakatastrophe, wie man will, und über allem schwebt die bange Frage: Es wird vielleicht nie mehr wieder gut und immer schlimmer. Es geht um die Folgen des Klimawandels. 5 Milliarden im Juni Hitze geplagt. Mehr als die Hälfte der Menschheit hat in diesem Monat unter extremen Temperaturen gelitten. Das zeigt eine Analyse. Die Erderhitzung hat sich weiter verstärkt. Berlin. 1.300 Menschen starben nach Angaben von Saudi-Arabiens Behörden bei der islamischen Pilgerfahrt nach Mekka, weil sie der Hitze schutzlos ausgeliefert waren. Extreme Temperaturen zogen sich im Juni aber auch um die ganze Erde und wurden von der Klimakrise verstärkt. Das hat eine Untersuchung des Think Tank Climate Central ergeben. Mehr als die Hälfte der Menschheit war demnach betroffen. 4,97 Milliarden Menschen weltweit litten unter den extremen und klimawandelgetriebenen Temperaturen. Analysiert haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den 9-Tages-Zeitraum vom 16. bis zum 24. Juni. In Indien waren besonders viele Menschen betroffen, 619 Millionen. Es folgten China mit 579 Millionen, Indonesien mit 231 Millionen, Nigeria mit 206 Millionen, Brasilien 176 Millionen, Bangladesch 171 Millionen, die USA 165 Millionen. Europa werteten die USA-Forschenden als ganzen Kontinent aus, nicht nach einzelnen Ländern. Das nur zum kleinen Teil in Europa liegende Russland ausgenommen, waren hier im Juni demnach insgesamt 152 Millionen Menschen von Extremhitze betroffen. Der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus hatte im April vor dem zunehmenden Hitzestress gewarnt. In den vergangenen 20 Jahren sei die hitzebedingte Mortalität in Europa um 30% gestiegen. Auch in Deutschland sterben mittlerweile jedes Jahr tausende Menschen infolge von Hitzewellen. 3.200 waren es laut Robert-Koch-Institut im vergangenen Jahr, 4.500 im Jahr davor. Die hohen Temperaturen in den USA und Zentralamerika, die schon Ende Mai begonnen hatten und sich bis in den Juni zogen, hatte auch die Forschungsinitiative World Weather Attribution analysiert. Demnach hat die Erderhitzung das aufgetretene Wetter 35 Mal wahrscheinlicher gemacht. Es gibt Wege, das Problem einzugrenzen, allen voran die rapide Senkung der CO2-Emissionen auf Null. Aber auch die Anpassung an die Hitze ist in gewissem Maße möglich. Zum Beispiel heizen die Städte weniger auf, wenn es viel Grün, Frischluftschneisen, Schattenareale und gute Gebäudedämmung gibt. Außerdem zeigen Länder wie Frankreich, dass man auch im Akutfall noch einiges tun kann. Dort gibt es beispielsweise in Rathäusern Register für besonders gefährdete Personen, etwa alte Menschen. Ist es heiß, werden diese angerufen oder besucht, um sicherzugehen, dass es ihnen gut geht. Auch Deutschland beginnt langsam mit der Vorbereitung auf die heißeren Zeiten. Im vergangenen Jahr hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD einen ersten sogenannten Hitzeschutzplan vorgestellt. Radio Sommer in Niemandsland. Und unsere letzte Nachricht kommt aus dem Zentrum des Imperiums, aus dem Zentrum der Macht auf dieser Erde. Es gab ein Fiasko. Ein seniler Greis namens Joe Biden tatterte sich durch ein Wahlkampfduell mit seinem Gegner Trump. Jeder, der Augen im Kopf hat, schreibt die Berliner Zeitung, weiß, dass Biden senil ist. Auch die Demokraten. Gegen Trump würde er verlieren. Doch wie austauschen? Die Partei hatte eine Idee, eine Analyse. Joe Bidens desaströser Auftritt beim Fernsehduell ist ein Glücksfall für die Demokraten, behauptet die Berliner Zeitung. Jeder, der die Auftritte, wie gesagt, des amerikanischen Präsidenten in den letzten Monaten, ja, in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, wie gebrechlich und verwirrt er ist. Er steht manchmal auf, lässt einen Pups und schlafwandelt durch den Saal. Von seinen Stürzen bei Abschlussfeiern und auf der Air Force One Gangway, von seinen Aussetzern bei Pressekonferenzen und seiner Orientierungslosigkeit. Joe Biden ist nicht nur ein alter Mann, er ist ein Greis. Und er hat ausweislich der Umfragen keine Chance gegen Donald Trump. In allen entscheidenden Swing-Staaten führt der Republikaner. Doch seit der gestrigen Fernsehdebatte ist es auch für Unterstützer nicht mehr zu leugnen. Der Kaiser ist nackt und auch der Hofstaat darf das jetzt sagen. Vorher durfte man das ja nicht erwähnen. Da hieß es immer, nein, das sind böse Verleumdungen. Zum ersten Mal seit 4 Jahren war Biden für die ganze Nation live 1,5 Stunden bei kritischen Fragen und echter Diskussion zu beobachten. Wie fragil er ist, zeigt sich nicht nur bei seinen verirrten Wortkaskaden oder als er beispielsweise erzählte, man habe die Gesundheitsversorgung besiegt. We beat Medicare. Daraufhin musste Trump nur sagen, er habe nicht verstanden, was Biden meint. Und Biden selbst hätte sicher auch nicht verstanden. Zahlen, die Biden in den Raum warf, stellten sich in einem Faktencheck von CNN später als falsch heraus. Nicht nur die CNN-Zuschauer, die Trump mit 67% zum eindeutigen Sieger der Debatte kürten, auch Kommentatoren des berüchtigt linken Senders fällen ein vernichtendes Urteil. Und nun kommen Parteifreunde des Präsidenten aus der Deckung und nennen seine Performance wahlweise ein Zugunglück oder ein Desaster. To add insult to injury, wie es in einem amerikanischen Sprichwort heißt, also dem Schaden die Schmach hinzufügen. Dafür sorgte Joe Bidens Ehefrau Jill später, als sie ihren gebrechlichen Tappergreisgatten nach der Debatte nicht nur die Stufen vom Podium herunterführen musste, sondern ihn auch noch öffentlich dazu beglückwünschte, alle Fragen beantwortet zu haben. Ja, meine Damen und Herren, das sind die Männer, die die Welt regieren, beziehungsweise die Welt den Bach runtergehen lassen. Tattergreise, desorientiert, Spielbälle in den Händen von wem? Die Frage muss man sich natürlich auch stellen. Wer hat Joe Biden an seinen Fäden hängen und lenkt ihn? Ni hao, ni xian zai zhou ding de ni men slan, yi ge dian dai jie mu zai de guo. 对历史文化和政治在巴塞罗那问候。 Auch wenn in Deutschlands Medien, so schreibt bösartig die Berliner Zeitung, beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk versuchen, Bidens offensichtlich zigfach dokumentierte Schwäche als Verschwörungstheorie seiner Gegner abzutun, wissen nüchterne Strategen der Demokraten, die ihn auch ohne Kameras erleben, wie schlecht es um den Mann steht. Doch bis jetzt konnten sie ihn nicht zum Verzicht bewegen. Zwar kann man nicht genau sagen, wie sich der Zustand des 81 Jahre alten Tattergreises und Präsidenten in den nächsten Monaten entwickeln wird, aber die Richtung, in die sich seine körperliche und geistige Verfassung bewegt, ist eindeutig. Biden baut immer mehr ab. Um das zu sehen, muss man nur Auftritte von ihm als Vizepräsident von Barack Obama ansehen. Das war ein anderer Mensch. Doch bisher weigern sich der Präsident und seine Familie, diese Tatsache anzuerkennen. Mit der Begründung, er habe Donald Trump ja schon einmal geschlagen und das könne sonst niemand, steuerte er unbeirrt auf die nächste Kandidatur zu. Kein Demokrat wollte sich einem amtierenden Präsidenten der eigenen Partei in den Weg stellen. Am Ende hätte man dem Königsmörder bei einer Niederlage im November die Schuld gegeben. So paradox es klingen mag, der gestrige Abend war das Beste, was den Demokraten seit langem passiert ist. Die Partei, die von den massenhaften illegalen Grenzübertritten im Süden und Gewalttaten von Migranten, der hohen Inflation und internen Konflikten, ob der Israel-Politik geplagt ist, kann wieder Hoffnung schöpfen. Und das war so geplant. Zwar sind Fernsehduelle zwischen den Kandidaten der beiden Parteien seit den 60er Jahren unverzichtbarer Teil des Wahlkampfes, doch eines war in diesem Jahr anders als jemals zuvor. Noch nie in der Geschichte der Presidential Debates haben sie vor dem Parteitag stattgefunden, auf dem der Kandidat offiziell gekürt wird. Das aber hat das Biden-Team so arrangiert. Sie haben den Termin vorverlegt. Immer wieder klang Biden heiser und leistete sich Versprecher. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with dealing with look, everything we have to do with if we finally beat Medicare, if we finally beat Medicare. Sie hat den Führerschein gerade gemacht, kriegt einen eigenen Wagen. Doch sie hört nicht zu, was die Mama und der Papa ihr sagen. Sie dreht das Radio auf und den Schlüssel um und freut sich seit Tagen. Denn sie will fahren, fahren, fahren in ihrem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in ihrem kleinen roten Cabriolet. Sie rast um die Kurven wie verrückt, ja sie fährt wie der Henker. Stereo, die andere lässt sich am Lenker. Ist die Straße nass, Fuß vom Gas. Ja, sie macht keinen Schlenker. Denn sie will fahren, fahren, fahren in ihrem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in ihrem kleinen roten Cabriolet. Sie war den ganzen Tag unterwegs, aber jetzt will sie heimfahren. An der Eisdiele hält sie noch an, oh, da kann sie nicht nein sagen. Seit einer Stunde sitze ich hier bei Cappuccino und ich fühle mich so einsam. Komm, lass uns fahren, fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren in einem kleinen roten Cabriolet. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 1. bis zum 15. Juli 2024. Musikstadt Barcelona. Ganz ohne Girifobia, ohne Touristenphobie, titelte El País heimtückisch, ging das Makrofestival Sonar in Barcelona über die Bühne. 32% der Teilnehmenden, Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren Ausländer aus insgesamt 101 Ländern. Am Donnerstag, dem 13. Juni, ging es los. Alle waren gespannt, ob es während des Festivals zu weiteren Demonstrationen gegen die Übertouristifizierung kommen würde, nachdem Tage zuvor mehrere tausend Menschen im Zentrum der Stadt und auf der Rambla gegen die Massenplagetourismus protestiert hatten. Massenplagetourismus heißt Gentrifizierung, Verteuerung, Wohnraumnot. Basta, Schluss. Ein Manifest wurde herausgegeben und von über 100 Persönlichkeiten aus Politik und Kultur unterzeichnet. Gegen die Überausbeutung von Barcelona, hieß es da. Sprühparolen tauchten an den Wänden der Häuser auf. Tourist, go home. Und im Stadtviertel Gracia waren Sprüche an Gebäuden zu lesen. Be cool, go home. Im Hinblick auf das berühmte Stadtteilfest in Gracia, das seit Jahren von Fun-People-Touristen aus dem Ausland überrannt wird. Das Primavera Sound Festival im Mai schloss mit 268.000 Besuchern, davon 59% Ausländer, die meisten US-Amerikaner, Briten und Italiener. Barcelona, Stadt der Umarmungen. Alexandre Roudon heißt der junge Mann, der am Triumphbogen Arco de Triomphe sein Projekt The Hug Experience anbot. Umarmungen. 70 Personen waren es, die Alexandre in einer Stunde umarmte oder von denen er sich umarmen ließ, je nachdem. Er ist 36 Jahre alt und stammt aus der Bretagne in Frankreich. Das Glückshormon wird aktiviert, sagt er, und es heilt. Alexandre ist nicht der Erste, der fremde Menschen auf der Straße umarmt. Seit 20 Jahren existiert schon die Bewegung Free Hugs. Gratis-Umarmungen. Es gibt einen Eintrag auf Wikipedia und sogar einen Welttag zum Thema. Der erste Samstag im Juli. Die Erfahrung der Umarmung nennt Alexandre sein Projekt. Er ist 1,87 Meter groß und trägt eine Maske vor den Augen, damit er nicht sieht, wen er jeweils gerade umarmt oder wer ihn gerade umarmt. Seine Mutter, so sagt er, sei Portugiesin, sein Vater Deutscher, dysfunktionale Familie habe er gehabt, ein alkoholkranker Stiefvater. Aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen, das sei sein Credo, so Alexandre am Triumphbogen vor 2 Wochen. Mädchenfußball in Barcelona, Fußball im Kiez. Die Mädchenfußballmannschaft El Tramontana aus dem Stadtviertel La Mina bestehen zu 100% aus Mädchen, die Gitanas sind, also Zigeunerinnen, wie man früher sagte. Der Verein wurde 2023 gegründet. La Mina ist das Stadtviertel von Barcelona, in dem die größte Zahl von Gitanos und Gitanas in ganz Katalonien lebt. Hier in La Mina leben die Ärmsten der Armen. Doch hier kommt auch eine Botschaft. Gegen die Ausgrenzung, die Stigmatisierung und die Vorurteile gegen eine traditionell schlecht angesehene Bevölkerungsschicht oder Ethnie, die traditionell als faul und diebisch betrachtet wurde oder auch heute sogar noch wird. Beflügelt hatten die Mädchen die Erfolge der spanischen Frauenfußballmannschaften, besonders von Figuren wie Alexia Putellas, die ist das Leitbild von Millionen Mädchen und jungen Frauen. Inzwischen hat der spanische Fußballverband die Tramontana-Mannschaft anerkannt und auch der FC Barça hat sich als Förderclub erklärt. Aufgrund der großen Armut, denen viele Familien in dem Viertel La Mina, wo die Mannschaft spielt, ausgesetzt sind, gibt es eine Aktion der Tramontana-Mädels. Es werden Lebensmittelspenden organisiert, die während eines Turniers über 3 Tage abläuft. 300 Kilo Lebensmittel sollen zusammenkommen. 1 Kilo pro teilnehmender Spielerin. Barcelona, Stadt mit sozialem Gewissen. 200 Millionen Euro will die Stadt Barcelona in ihrem Plan de Barrios, für die Periode 2025 bis 2028 für soziale Projekte investieren, die Gleichheit fördern. So der Wortlaut des Plans. Die 27 Stadtviertel mit den größten sozialen Ungleichheiten sollen hier den Großteil der Investitionen abbekommen. Es ist der bisher 3. Plan de Barrios, der realisiert werden soll. Die am stärksten zu fördernden Stadtteile sind hier Ciudad Vella, Horta Guinardó, San Martí und San Andreu. Touristenmagnet Sagrada Familia Tempel. Am Mittwoch, dem 26. Juni, teilte der Stadtrat des Viertels mit, dass das Rathaus sofort mit der Beseitigung von sogenannten Puntos Negros, Schandflecken im Viertel, um die Sagrada Familia beginnen werde. Es geht hier vor allem um die Beseitigung von obsoleten Verkehrszeichen, Müllstellen, einem Kiosk, der den Bürgersteig unverhältnismäßig eng macht, eine schlechte Straßenbeleuchtung auf der Avenida Gaudi, die verbessert werden muss. Vordergründig tue man dies für die Anwohner. Doch wird der wahre Grund sein, die Touristenmassen vor derlei Ungemach und Schmutz zu bewahren. Es soll alles schön, schnieke und zugänglich sein. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Noch einmal das leidige Thema Kinderschänder in kirchlichen Einrichtungen. Wir hatten ja in anderen Niemandsland Barcelona Nachrichtenblöcken darüber berichtet. Der Kinderschänderskandal in den Ermittlungen gegen die Maristas, in diesem Falle einer Schule in Rubí, zieht weitere Kreise. Bereits Dutzende Ex-Schüler und Ex-Schülerinnen haben gegen sogenannte Dozenten dieser Schule Anzeige wegen sexueller Übergriffe erstattet. Es geht um die Dekade der 80er. Jahre. Die sogenannten Brüder Didac und Teofilo stehen hier im Zentrum der Beschuldigungen und der Ermittlungen. Sie sollen sich an Kindern der 6., 7. und 8. Klasse der EGB sexuell vergriffen haben. Wiederholt und über Jahre hinweg. Auch ein gewisser Bruder Vidal ist hier angeklagt, jahrelang seine Sexualverbrechen an den Kindern und Jugendlichen ausgeübt zu haben. Der Fall Maristas wurde bereits 2016 durch journalistische Ermittlungen ans Tageslicht gebracht. Auch von Misshandlungen und Gewalttaten und psychologischer Folter ist in den Anzeigen die Rede. Insgesamt sind 21 Dozenten, 15 von ihnen Ordensbrüder, der Päderastie und sexueller Gewalt angeklagt. Kulturhauptstadt Barcelona. Das renommierte Sommerfestival GREC startete am vergangenen Mittwoch auf dem Montjuïc mit einem Konzert der katalanischen Sängerin und Komponistin Silvia Pérez Cruz. Die Musikerin aus Empordà erntete allerhöchstes Lob der Kritik, als sie mit über 60 Musikern im Teatre GREC, dem großen Amphitheater oben auf dem Berg, ihre Lieder aus dem Doppelalbum Toda la vida un día, das ganze Leben ein Tag, einem begeisterten Publikum darbot. Anwesend bei dem Start dieses berühmten Musik-, Tanz- und Theaterfestivals waren Vertreter aus Kultur und Politik, wie Bürgermeister, Kulturminister und andere Honoratioren. Event Stadt Barcelona. Uns alle stören die Super-Events, die tausende Schaulustige aus aller Welt in die Stadt holen. Aber ab und zu sind wir selbst, die begeistert hingehen und jubeln. Mit diesen Widersprüchen leben wir und müssen wir leben. Ich zum Beispiel war am Samstag, dem 22. Juni, im zweiten Bruce Springsteen-Konzert im ausverkauften Olympiastadion auf dem Montjuïc. 74 Jahre alt ist der große Rockstar nun und er gibt immer noch alles. Das heißt, trotz hörbarer Stimmprobleme, aufgrund einer offenbar noch nicht abgeklungenen Hals-Rachen-Entzündung, singt und schreit der Boss 3 Stunden lang, so gut wie ohne Pause, sein Songrepertoire ins begeisterte Publikum. 58.000 Rockfans von Born to Run, von dem 1975er Album über Darkness und The Edge of Town von 1978, bis zum jüngsten Album Letter to You von 2019 spannte sich der Bogen an Springsteen-Liedern. Glasklare Akustik, herrliche Abendkühle mit bewölktem Himmel, Abschiedsmelancholie mit dem Song Last Man Standing, der letzte Überlebende, eine Rockband aus den 70er Jahren, die Springsteens erste Band war. 3 Stunden herrlichstes Rockgefühl, voller Energie verließen wir kurz nach Mitternacht das Stadion. Danke, Boss, du machst die Welt zu einem besseren Ort. Nicht nur klanglich. Barcelona! Und irgendwann gab es dann auch Radio Nowhere, einer meiner Lieblingssongs von Springsteen. Thema Arbeiterklasse. Wäre es möglich, heute noch das Camp Nou, Stadion, U-Bahnhöfe oder Flughäfen ohne Arbeiter aus dem Ausland zu bauen? Nein, ohne Ausländer läuft heute nichts mehr, erklärt Andreu Ogallar. Der ist Beauftragter für die Bauindustrie der Gewerkschaft Comisiones Obreras in Katalonien. 3,8 Millionen Beschäftigte, die ins Sozialversicherungssystem einzahlen, gibt es im Moment hier in Katalonien. 21 Millionen sind es in Gesamtspanien. Und ein großer Teil von ihnen sind Arbeiter und Arbeiterinnen, die im Ausland geboren wurden. Was die Nationalitäten der Arbeiter hier an der Camp Nou Baustelle betrifft, so handelt es sich vorwiegend um Marokkaner, Pakistaner, Bolivianer, Senegalesen, Ukrainer und in jüngster Zeit auch sehr viele Rumänen. Über die miesen Arbeitsbedingungen und den systematischen Lohnraub, vor allem durch Sub- und Sub-Sub-Unternehmen, haben wir schon oft hier im Niemandsland berichtet. 1000 Arbeiter beschäftigt der Subunternehmer Limak augenblicklich, um die Fristen zum Abschluss des Stadionbaus einhalten zu können. Dreimal so viele, wie zum Abriss nötig waren. Diese Leute holt Limak jetzt bevorzugt aus Rumänien, denn sie sind als rumänische Bürger nicht verpflichtet, sich bei der spanischen Sozialversicherung anzumelden. Hier kann man den Schmu also weiter betreiben. Sie bringen ihre Verträge angeblich direkt aus Rumänien mit. Es ist also nicht mehr nötig, die Leute halblegal aus der Türkei zu holen oder aus anderen Bereichen der EU oder, wie gesagt, hier aus dem illegalen Wanderarbeiterreservoir. Die Migrantenarbeiter werden natürlich in den schlecht bezahlten Jobs der Lohnskala eingesetzt. Die Migrantenarbeiter werden natürlich in den am schlechtesten bezahlten Jobs der Lohnskala eingesetzt. Nach Recherchen der Tageszeitung El Periodico sind die Verantwortlichen für die Betrugsabrechnungen und den Lohnraub der rumänischen Arbeitskräfte am Camp Nou weder der FC Barça noch die Firma Limak, sondern das Subunternehmen Eurobau. 300 Rumänen wurden angeheuert. 2000 Euro Lohn wurde versprochen, doch viele von ihnen mussten in ihr Land zurückkehren, nachdem Eurobau ihnen über Monate die Löhne nicht ausgezahlt hatte. Albert Saez, der ist Direktor der in Barcelona erscheinenden Tageszeitung El Periodico, beklagt in einem Meinungsartikel über den Stadionneubau Camp Nou, am 21. Juni erschienen, dass die Vereinsführung des FC Barça jedes Mal, wenn die Presse, besonders seine Zeitung, die Schweinereien am Stadionbau thematisiert, mit Schaum vor dem Mund reagiert und jede Verantwortung für die Lohnraubdelikte weit von sich weist. Offenbar fühlt man sich sogar beleidigt, schiebt alles auf Limak und die wiederum auf Eurobau. Diese Herrschaften glauben offenbar, dass der magische Name FC Barça sie berechtigt, straflos an einem Betrugssystem mitwirken zu können, das ihnen Millionen Kosten erspart. Barcelona, noch einmal Stadt der Feste und Feiern. Die diesjährige San Juan-Nacht vom 23. auf den 24. Juni verlief insgesamt ruhig, fröhlich und laut, mit Festen, Konzerten, Böllern und Feuerwerkskörpern, eben das Übliche. Nur dieses Jahr mit noch mehr Touristen in der Stadt. Auch Negatives gibt es zu berichten. 4 Personen verloren in dieser Nacht in Katalonien das Leben. Es gab eine Schießerei in Girona, bei der 2 Menschen getötet wurden. Ein Mann ist ertrunken am Strand von Sitges. Und ein Mann wurde mit dem Messer erstochen. Es geschah auf dem Paseo Borbón am Hafen in der Barceloneta. Das Opfer ist ein 26-jähriger Kolumbianer. Ihm wurde auf offener Straße inmitten zahlreicher Feiernder die Kehle durchgeschnitten. Laut Polizeibericht haben die Zahlen der Verletzten und Verhafteten in dieser Nacht deutlich unter denen vergangener Jahre gelegen, was man auf das große Polizeiaufgebot zurückführt. Es gab lediglich 55 Verhaftete in dieser Nacht. Thank you. Kino im Niemandsland. Ich möchte heute den Film King's Land vorstellen. Ein wirklich naturgewaltiger Film, der in imposanten Bildern von der Urbarmachung der dänischen Halbinsel Jütland erzählt. In der Hauptrolle ist der großartige Mads Mikkelsen. King's Land, Regie führt Nikolai Arcel. Mit Mads Mikkelsen, Amanda Collin und vielen anderen. Es ist eine Co-Produktion zwischen Dänemark, Deutschland und Schweden. Der Film stammt von letztem Jahr, 2023, und ist 127 Minuten lang. Ludwig Kaelen, wir sind soweit. Das hier ist Hauptmann Kaelen. Er ersucht um die Erlaubnis, die jütländische Heide urbar machen zu dürfen. Die Heide ist nicht urbar zu machen. Hier gibt's nur Heidekraut, Steine und Sand. Nichts kann dort wachsen. Ich kann die Heide bezwingen und eine Kolonie darauf gründen. Um die wilde Heide zu bezwingen, bedarf es wohl der Entschlossenheit eines widerstandsfähigen Mannes. Eines Mannes, der sich allen Widrigkeiten zum Trotz an das Unterfangen wagt, das unwirtliche Land zu besiedeln. Wie King's Land, die auf einer historischen Vorlage fußende Geschichte eines Landwirts erzählt, der zur Mitte des 18. Jahrhunderts den Boden der jütländischen Heide urbar machen will, trägt durchaus die markigen Züge eines Westerns. Ihr zäher Held ist Ludwig Kaelen, gespielt von Mads Mikkelsen. Er lebt nach dem Ende seines Militärdienstes in einem Armenhaus für Kriegsveteranen und beschließt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Es ist unglaublich, was du hier machst. Ich kann's schon spüren, das Leben, das hier entsteht. Herr de Schinkel möchte dich heute Abend auf sein Gut einladen. Es ist mir eine Ehre. Du bist hier, weil du auf meinem Land gebaut hast. Die Heide gehört dem König. Frederik, die Stirn zu bieten, haben es jetzt nur wenige gewagt. Sehen wir uns wieder? Ich wüsste nicht wie. 1755 liegt ein Drittel des dänischen Landes brach. Bislang sind alle daran gescheitert, es nutzbar zu machen. Eine Schande, wie Kaelen findet. Er bittet bei den Stellvertretern des dänischen Königs um Erlaubnis, dessen Land zu bestellen. Mit nicht mehr Mitteln als einer schmalen Hauptmannspension. Sein Antrag wird zwar belächelt, da sich Frederik V. allerdings schon lange eine Erschließung der Heide erhofft, um mehr Steuern einzunehmen, wird ihm dennoch stattgegeben. Sollte es ihm gelingen, so fordert Kaelen im Gegenzug, sollen ihm ein Adelstitel, ein eigenes Gut und Bedienstete zugestanden werden. In Bastarden, so der vielsagendere dänische Originaltitel des Films, geht es schließlich auch um das Überwinden schwelender Demütigungen, den unbedingten Willen zur Selbstbehauptung und das Ringen um Anerkennung. Du hast noch nicht viele Gespräche mit Frauen gehabt, oder? Das hier war mein längstes Gespräch bis jetzt. Ich habe den Stempel des Königs, ich darf hier sein. Hör auf, vom König zu reden, als ob du ihn kennst. Er weiß nicht mal von dir. Wie unbeeindruckt die karge Natur von diesen Kämpfen bleibt, bebildert die zurückgenommene Kamera Rasmus Widebecks, bekannt aus Der dunkle Turm, mit beredter Distanz zu Kaelen. Immer wieder ist er vor der einsamen Weite der Heide zu sehen, wie ein Getriebener mit der widerspenstigen Erde ringend, die Haare vom beständigen Wind zerzaust, die Hände wie die abgetragene Kleidung mit Dreck beschmiert. Feindseliger noch als das Land ist allerdings der Mann, der es für sich beansprucht. Kaelens Besiedlungsversuch beschwört jäh den Zorn des adligen Gutsherrn der Gegend herauf, Frederik de Schinkel, gespielt von Simon Bennebjerg, der die Heide widerrechtlich als sein Eigentum deklariert, versucht, den Erfolg der Mission mit allen Mitteln zu verhindern. Schinkel macht weiter, bis er gewinnt. Ich brauche dich. Es hat in Ludwig Kaelens großen Plan zu passen, damit er seinen Adelstitel kriegt. Muss hier weg. Wir sterben nicht für dein verdammtes Heideprojekt. Mehr möchte ich von der Handlung nicht erzählen. Der Film ist auch spannend. Wie gesagt, ein Western

auch wenn ich fliegen will, kann es gefährlich sein, zu sehr berauscht zu sein. Mein Herz braucht eine Pause, ich bin zu schnell dabei und steuere unentwegt in ein Gefühl hinein. Mein Herz braucht eine Pause, auch wenn ich fliegen will, kann es gefährlich sein, zu sehr berauscht zu sein.